Hallo. Ja, gut. Das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Du kannst jetzt Geschick und Handgemenge würfeln. Also was hast du vergessen, Max? Ach, ich muss mich. Oh, ich muss einfach. Oh. Ja, das ist deine Sendung, das ist nicht meine. Eine tolle Begrüßung jedes Mal, ey. Hallo bei Herz der Würfel, dem Rollenspiel-Podcast von Nerd. Wir sind jetzt in der zweiten Vampire-Runde, beziehungsweise die zweite Aufnahme einfach. Wir spielen hier an einem Stück. Bei mir. Hier wird nicht vorproduziert, das weißt du doch. Nein. Vorproduzieren tun nur die Podcasts, denen die Leute egal sind, die dazuhören. Das ist so. Ja. Hey, jetzt hast du gerade unseren Podcast gedisst. Gut, ja, außer mir sind hier noch Steffen, Nils und Torben. Ich bin Nils. Steffen! So rede ich aber nicht. Nee, ich würde jetzt ganz gerne mit der Szene weitermachen. Ist ja gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich bin Max. Du musst mich moderieren. Habt ihr tatsächlich das schon vergessen? Nein, habt ihr nicht. Ihr wolltet gerade in einen Waffenladen eindringen und Ray hat nach einem Streit mit dem Besitzer des Waffenladens beschlossen, ihm von hinten einer auf den Kopf zu donnern. Und das würfeln wir jetzt gerade aus. Ja, Ray, würfel mal Geschick und Handgemenge. Nicht Körperkraft? Nein, erstmal Geschick und Handgemenge. Auf Schwierigkeit 6. Destroy. Du siehst gut aus. 3. Der Kopf. 3 Erfolge. Okay, dann kannst du 2 Bonuswürfel. Ja, 2 automatische Erfolge nicht vergessen. Und dann nochmal Handgemenge und Körperkraft würfeln. Plus die 2 Bonuswürfel halt jetzt. Handgemenge. Körperkraft und nochmal 2 Bonuswürfel. Da haben wir doch einmal der. Und gehen die Würfel aus. Auf was habe ich nochmal gewürfelt? 6. Stirb! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du prügelst ihn in die Eiszeit, das ist ja. Schmeckt doch! Er liegt dann am Boden und du haust trotzdem noch im Kopf, Alter. Man merkt, dass du Footballer bist, also. Ne? Hört ihn so richtig weg. Gib mal 3 Würfel. Was ist ein Gegenwurf oder was? Der Dicke kann sich nicht mehr wehren. Der ist so. Der Dicke ist platt. 8 sagst du? Einmal, wie viele Gesundheitsstufen gibt es? Der hat ihn gerade vaporisiert, der ist gar nicht mehr da. Der darf ganz existieren. Der ist nie geboren worden. Der kann sich nicht umdrehen. So. Das reicht genau, um ihn auszuschalten. Okay, also. Ray kommt mit einem Riesenschwinger auf den Hinterkopf des Typen, trifft ihn dann auch genau hinter dem Ohr und ja, du merkst, wie die Schädeldecke unter deinem Schlag platzt, dir das Blut über die Faust spritzt und der Kerl blutend zu Boden geht und wahrscheinlich diesen Schlag nicht mehr überlebt. Boah, endlich wird er auszulabern. Freie Auswahl. Ach ja, du solltest mal einen Wurf auf Gewissen machen. Oh, jetzt schämt er sich. Ich weiß ja nicht, ob das nötig gewesen ist. Warte, wo ist denn Gewissen? Hab ich Gewissen ist ganz unten. Gewissen habe ich gar nicht, sag da. Wie viel Gewissen hast du? 2. 2, okay, dann hast du 2 Würfel, Schwierigkeit 8. Ist es gut, wenn man Gewissen hat oder schlecht? Ich brauche kein Gewissen. Das hat was mit der Menschlichkeit zu ja, tun. Ja, ein Erfolg. Ein Erfolg. Okay. Das ist doch schlecht, oder nicht, weil du Gewissen jetzt hast. Ja, also das heißt jetzt quasi, dass du entweder die Tat rationalisierst oder wirklich Gewissensbisse bekommst. Ich rationalisiere sie. Wie reagierst du jetzt darauf, dass du gerade jemanden totgeschlagen so hast? Yes, gut gemacht. Hier, Matt, dein Frühstück. Oder dein Abendbrot. Ja, genau genommen, der war eh dick und wahrscheinlich eh herzkrank. Vielleicht haben wir irgendwas Gutes getan. Außerdem ist es Sommerpause bei den ganzen Serien, auf nur Wiederholung. Jetzt nicht verdient. Du siehst gerade gerade in dem Moment, wo du ihn totgeschlagen hast, siehst du einen kleinen Ausweis von dem Kerl? Möchtest du ihn vielleicht genauer ansehen? Guck mal, einfach nur Ausweis. Doch, mach er. Mach ich. Ja, und du merkst, dass er Teil einer rechtsradikalen Ku Klux Klan Organisation ist und dazu ein totaler Waffennerd. Strike. Das ist die World of Darkness. Gut, da ihr jetzt den Besitzer dieses Ladens erschlagen habt. Nehmt euch so viel Waffen mit, wie es geht. Vielleicht sollten wir erstmal den Dicken hier aus dem Licht nehmen, das sieht man ja sofort. Das ist doch eh zu der Laden. Ja, dann verschieben wir die Leiche da irgendwie so. Wir gucken uns mal um, ob überhaupt irgendwelche Überwachungskamera vorhanden sind. Waffenläden werden ja sehr gerne mit Überwachungskameras gesichert. Ja, da ist auch eine Überwachungskamera. Ja, dann ich gehe auf jeden Fall schon mal los und hole mir das Videotape. Ich glaube, das findest du auch ohne große Probleme, oder? Ja, das ist ja irgendwo hinterm Tresen liegt, da ist der Videorekorder auf jeden Fall. Ohne in dem Nebenraum. Oder so. Ja, ich würde mal sagen, dazu musst du nichts würfeln. Genau. Ja, und ich breche die Kassette halt einfach durch. Die Kasse? Dafür ist auch keine Stärke die Videokasse nötig. Ja, das ist Plastik, das kann ein normaler Mensch kann das durchbrechen, da braucht man kein Papier für sein. Gib her, ich bin gerade im Rausch. Beißt du das Tape rein? Das Tape wird zum Vampir. Zu einem Vampirfilm. Ja, gut, du hast gerade den Besitzer von National Arms getötet. Und jetzt könnt ihr euch frei an dem Angebot zusammen mit der Hand bedienen. Man, fahr den Wagen vor. Wir machen den Kofferraum voll. Ja. Alles rein. Ich glaube, wir lassen den nötigen Ernst vermissen, oder? Ja, eigentlich schon. Es gibt schon so Komödie. Eine schwarze Komödie. Aber so kann man Vampire auch spielen, nicht? Wollte es zwar ursprünglich nicht, aber... Hallo? Wie lange kennen wir uns jetzt? Echt? Ich glaube, da muss man schon die richtigen Leute finden. Ich denke auch. Ernsthafte Rollenspieler. Ja, gut, also ihr... ich, ja, sonst bin ich. Na, schon okay. Tötet den Spielleiter. Brecht ihm die Beine! No offense. Ja, ihr füllt den Kofferraum eures Wagens mit Waffen. Vergesst nicht die Munition, Jungs. So. Ein paar Granaten an. Wollt ihr die Leiche noch verstecken? Ja, hatte ich ja schon vorgeschlagen. Eben. Der ist mir ein bisschen zu schwer tatsächlich. Ja, wo wollen wir die denn hinbringen? Hinterraum, da wo ich die Kassettenrekorder auch gefunden habe. Ja, hat noch jemand Hunger, der kann auch noch reinbeißen. Nee, der hat bestimmt Cholesterin und alles. Das ist irgendwie, ne. Ich beiß rein. Crunch. Nimm mal ja, das. Deine Fänge schlagen sich in den hässlichen, fettigen, faltigen Hals des Mannes. Du führst keine tatsächliche Befriedigung durch diesen Akt. Aber falls du irgendwelche Blutpunkte verloren hast, kannst du die jetzt auffüllen. Haben wir ja gar nicht. Nö. Ich glaube, ihr habt alle noch voll. Ja, ich habe 7 Punkte irgendwie. Gut. Wir ziehen den da hinten in den Lagerraum oder was weiß ich. Da, wo die ihre Pause machen oder sowas. Ziehen wir den hin. Alles voller Powerpuff Girls Poster. Wichtig ist vielleicht auch, dass diese Wunde sich tatsächlich jetzt auch schließt. Besonders bei dem Vorfall mit Matt war es nämlich, dass er in Raserei den Menschen getötet hat und deshalb ihn nicht mal eben so in den Hals gebissen hat, sondern ihn wirklich den Hals aufgerissen hat. Also. Ja, gut. Ja, die Leiche wird dann im Hinterzimmer versteckt. Das... Reicht euch das? Ja, Abfahrt. Vielleicht schließen wir die Türen auch von außen ab und schmeißen die Schlüssel irgendwo in den Gulli oder so. Klar, könnt ihr das. Machen wir einfach mal so. Plumps. Ziehen das Gitter runter. Rupf. So, dass der Laden zuwirkt. Das Licht haben wir natürlich überall ausgeschaltet. Machen die ja noch so eine Nummer sicher. Genau. Ja. Ihr habt jetzt Waffen. Jede Menge Waffen. Kleines Matrix-Zitat. Was wollt ihr als nächstes tun? Ich glaube, wir sollten nicht mit den ganzen Waffen rumfahren. Doch. Wir sollten erstmal irgendwo, weiß ich nicht, bei Matt erstmal so ein paar Sachen bunkern, weil der... Machen also, wir. Ja, vorher noch bei McDrive oder so vorbei. Nein, ich bin nichts. Ich bin Vegetarier. Bin in den Veggie-Burger. Ach nein, wir spielen 2001, wir haben keinen Veggie-Burger. In Amerika vielleicht schon, keine Ahnung. In Amerika? Veggie? Stimmt eigentlich auch wieder. Was sind wir denn hier? Okay, wir sind bei Matt in der Wohnung und schleppen da die Waffe mal hoch. Ja, das gelingt euch auch ohne weiteres. Da hast du so ein Penthouse, du hast ein Penthouse, ne? Penthouse, ja, ich hab Kohle. Ja, wie transportiert ihr dann das, die Waffen zum durch das Treppenhaus? Nein, nein, auf zu, Penthouse, da kommst du doch mit dem Aufzug vor rein. Und nein, uns kommt kein Nachbar entgegen. Doch einer sieht uns, dann sage ich so, das ist nur für den Film. Requisite, nee. Requisite. San Diego, nicht Los Angeles. Wir sind beim Theater. Das ist für die Comic-Con demnächst. Ja, ich lasse euch das mal durchgehen. Ja. So, Felicia, jetzt kannst du dir deine Lebensversicherung nehmen. Ja, was nehme ich denn? Ich weiß noch gar nicht. Was kann ich mir denn hier aussuchen? Würfel einfach aus. Okay, ich würfel mal. Hä? Wie würfeln? Verstehe ich nicht. Nummeriert die Waffen nach 1 und dann bis 6. Ja, vielleicht solltet ihr euch absprechen, was ihr als nächstes macht. Ihr wisst ja immer noch nicht, wo Bischof sich eigentlich versteckt hält. Ja, ich hätte vielleicht darauf gehofft, dass er mir inzwischen mal eine SMS geschrieben hat, aber auf dem Handy ist wohl offensichtlich nichts. Ja. Versucht sie nochmal anzurufen. Ja, ich kann das aber nochmal versuchen. Ich rufe ihn nochmal an. Es geht jemand dran. Ja, hallo. Ja, hallo, hier ist Felicia. Bist du zufällig Bishop? Typ. Und das Handy ist wieder aus. Na, fast. Wie? War da jemand dran? Ja, da war jemand dran, aber ich habe die Stimme auch nicht wirklich erkannt und irgendwie hat er wieder aufgelegt, vielleicht. So ein Scheiß. Falsch verbunden. Sag mal, wo hast du dich denn immer mit denen getroffen? Ja, der kam immer zu mir ins Dorfhaus, was du noch oft, ein paar Mal auch gesehen. Also der kam immer zu mir und stand dann irgendwie am Tresen und wollte irgendwas. Kennen wir noch jemanden, der den genauer kennt? Ja, ich hab noch einen Drogendealer am Wickel, den, wie hieß der denn nochmal? Hank Smith. Hank Smith. Nicht verwandt mit dir, glaube ich, aber den könnte ich noch fragen. Der hat gelegentlich arbeitet so ein bisschen für den. Ja, ruf den mal an. Vielleicht finden wir den dann über den. Ich ruf den mal an. Hey, Smith hier. Wie kannst du ein Telefon geben, bevor es gedütet hat? Ja, was willst du? Wir sind auf der Suche nach Bishop. Wir haben ein paar Waffen für ihn. Genau, wir haben Waffen für ihn. Du arbeitest jetzt für Bishop? Ja, was heißt arbeiten? Man sucht sich seine Partner ja aus, je nachdem, wie man sie braucht. Ne? Das ist ja. Du weißt aber schon, was dieser Kerl hier abgezogen hat. Ja, was meinst du? Er hat mein gesamtes Territorium übernommen, der Scheißkerl. Ja, vielleicht könntest du ihm ja eins auswischen, weil so ganz koscher ist das, was wir vorhaben, vielleicht nicht. Und wenn du was gegen ihn hast, könntest du uns ja ein bisschen unterstützen dabei. Ja, das geht schon, aber es wird nicht funktionieren, wenn du ihn mit Waffen belieferst. Wie kommst du eigentlich auf so eine verdammte Scheißidee? Der Kerl ist eh schon gefährlich genug. Ja, wir wollten ihn ja gar nicht mit Waffen beliefern. Also nicht auf die Art zumindest, sondern auf eine andere. Du wolltest dir einfach ein kleines Taschengeld verdienen. Nebenbei, ha? Ja, nennen wir es mal Taschengeld. Aber wir brauchen einfach nur die Informationen, wo wir ihn sehen können und wo wir ihn treffen können. Hey, komm, Hank, wir kennen uns jetzt schon so ewig lange. Ja, bei dir weiß ich, wo ich dran bin. Meinen ärgsten Feind mit Waffen beliefern. Ja, wir wollten ihn ja nicht mit Waffen beliefern. Das war ja jetzt nur eine Ausrede, damit du irgendwie jetzt, damit wir dich einen Haken kriegen. Du bist ja am Haken, ist alles super. Dein ärgster Feind, wir arbeiten ja auch nicht für ihn, sondern eher gegen ihn. Und du könntest uns ja unterstützen vielleicht. Ja, ich könnte euch schon sagen, wo er sich aufhalten soll. Das hört sich nicht so sicher an, irgendwie aufhalten soll. Ist er denn definitiv dann auch an dem Ort, oder? Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich zieht er im Moment gerade mit seinen Bikern um die Häuser um diese Uhrzeit. Schon verdammt spät. Ja, es ist irgendwie eine Kneipe oder irgendwas, wo er dann heute Abend vielleicht noch aufschlägt. Ich kenne mich in der Ecke ja auch nicht mehr aus. Ich bin ja ganz woanders inzwischen. Lustigerweise ist das Ganze in der Gegend, wo du früher gewohnt hast. Erinnerst du dich noch? Ja, dunkel. Schon lange her. Ja, da hat er letztens so eine alte Lagerhalle renoviert. Ist nach außen hin so eine Werkstatt, aber ich denke, er operiert tatsächlich von der Gegend jetzt. Wie operiert? Ist er Arzt? Oh Gott, was bringt man diesen Kindern heutzutage eigentlich in der Schule bei? Ich war nie auf der Schule, ich bin nur irgendwann abgehauen. Oh Gott. Ich war nur in der Schule des Lebens. Oh Gott. Hast du noch ein paar abgedroschene Fragen oder kann ich Phrasen oder kann ich jetzt auflegen? Ja, das sollte schon reichen. Danke, Hank. Warst mal wieder eine große Hilfe. Verpiss dich. Ja, danke. Und Felicia, hast du das rausgefunden? Ja, Hank ist ein Arschloch. Es gibt in der Ecke, wo ich früher gewohnt habe, wohl irgendwie eine alte Lagerhalle, wo er jetzt eine Klinik aufgemacht hat oder so. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall können wir da jetzt hin. Eine Klinik? Bischof? Ja, der ist jetzt wohl offensichtlich unter die Chirurgen gegangen. Zumindest habe ich den Hank so verstanden. Ich bin aus dem früher schon immer nicht schlau geworden. Ich glaube, wir sollen da mal vorbeifahren. Wir fahren da einfach mal vorbei. Und nehmen natürlich dementsprechend auch Waffen zu uns. Eine Minigun oder so. So eine Uzi. Ich nehme jetzt zwei kleine Handfeuerwaffen mit. Also nochmal, Ray, was nimmst du mit? Zwei kleine Handfeuerwaffen. Wächst mit einer 9mm. Gibt's eine Bazooka? Ja, ich habe alles gefunden in diesem Scheißteil. Das ist cool. Doch, haben wir eine Bazooka noch? Ja, aber die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Doch, die packen wir einfach hinten rein. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, okay, nehmen wir. Bazooka nehmen wir kaputt. Ja, die ganze Lage halt. Ja, dann hätten wir auch gleich nicht. Warum haben wir eigentlich den ganzen Scheiß nur umgetragen? Ihr sucht eure Lieblingswaffe mal auf. Also ich nehme eine halbautomatische und ich kenne mit Waffen überhaupt nicht aus. Nimm irgendwas, schreib irgendwas, was laut Bumm macht. Und so Handgranaten, so ein ganzer Gürtel mit Handgranaten. Und so ein Beutelgranaten. Genau. Ich hab dann die Schulter geschmissen. Hat einer von euch einen Ohrring verloren? Ich hab dir jetzt eine Bazooka, eine Pumpgun und Granaten aufgeschrieben. Okay, nämlich die Granaten auf jeden Fall. Was nimmst du? Ich nehme so ein kleines Maschinengewehr. So MP5 oder so. Und eine Revolver. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Ja, Felicia, du kennst ja den Weg. Sag mal, wo wir hin müssen. Ja, ich würfel mal Intelligenz und Szenekenntnisse. Intelligenz ist keine gute Idee bei ihr. Intelligenz 1. Szenekenntnisse. Wo schaue ich das? Da, habe ich 2. Ich habe 3 Würfel. Wo will ich das machen? Da muss ich jetzt einmal den Lichtschalter drücken. Schwierigkeit? Schwierigkeit 7. Das wird aber nicht. Ein Erfolg, eine 9. Der noch beiden waren 6. Ja, gut. Ihr fahrt lange durch die Gegend, müsst tatsächlich auch eine ziemliche Zeit suchen, obwohl Felicia die Gegend kennt. Und um Mitternacht kommt ihr dann ungefähr an der Lagerhalle ein. Also ist eine relativ große Lagerhalle, von außen total mit Graffiti und so besprüht. Man sieht so ein paar modifizierte Fahrzeuge schon im Vorhof. Sieht gar nicht aus wie ein Krankenhaus. Ist halt allerdings alles auch abgeschlossen und man sieht auch keine Personen oder so, die tatsächlich über das Gelände laufen. Allerdings seht ihr nicht weit von euch entfernt ein riesiges Graffiti, das besonders auffällig ist, das einen riesigen Wolfskopf darstellt. Der sticht so aus der Landschaft raus. Ich weiß nicht. Ist das irgendwie das Logo der Gangrels oder wirkt so? Kannst du nochmal intelligente Zähnekenntnisse würfeln? Intelligenz ist bei dir keine gute Idee. Das ging komplett daneben. Was hast du? 2, 5 und 3. 2, 5 und 3, aber kein Patzer. Nee. Ja, du denkst, das ist irgendein Gangzeichen. Okay. Ja, das ist wohl irgendwie das Wolfskrankenhaus, wie es aussieht. Eine Tierhelferstation. Ja, genau, der Tierarzt, genau. Tierkrankenhaus. Weil uns beinahe was zu ein. Ihr könnt von mir also auch nochmal Intelligenz und Zähnekenntnis würfeln. Wo war denn Zähnekenntnisse? Ah, sie gibt viel Intelligenz. Und Okkultismus? Okkultismus ist, glaube ich, gerade nicht hier zu treffen. Hier sind auch noch Treffen, falls ihr vielleicht gebraucht. Auf welche Zahl? Was habe ich vorhin gesagt? 7. Ja, 7. Okay. Aber eigentlich ist schwieriger 8. Boah, jetzt würfel ich eine 7 oder er sagt er 8. Ich mach's mal. Also, wie hast du? 1, 2 Erfolge. 2 Erfolge? Mhm. Ja, okay. Also, Antonio hat dir schon mal die ganzen Symbole der Clans gezeigt und du kannst es eindeutig als das Symbol von Clan Gangrel identifizieren. Okay, ist eigentlich jemand von uns hier? Matt, fällt dir da was zu ein zu dem Zeichen? Ja, ich meine, Antonio hat mir das mal gezeigt. Das ist irgendwie so ein Gangrel. Symbol oder so. Das kann gar nicht sein, das habe ich ja noch nie gesehen. Sowas. Ja, du bist auch manchmal schon doof. Hey, pass auf, was du sagst. Ja, ihr steht vor einem großen Zaun, der von Stacheldraht gekrönt wird und mit einem riesigen vergitterten Tor. Mal die Bazooka aus. Vielleicht sollten wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Okay, gute Idee. Kann ich da nicht drüber springen? Ich bin auch so klein und sportlich. Drüber springen? Ja, das ist das ich Tor. Denke, das ist dafür ein bisschen zu hoch, um da drüber zu springen. Das Tor müssen wir auch machen. Ja, das ist das abgeschlossen? Ja, das ist abgeschlossen. Ich guck mal, wir wollen noch. Schieß. Tor. Ich weiß nicht, wir sollten vielleicht. Auf das Schloss! Wir sollten vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, nicht so viel Krach machen. Ja, komm. Genau, bewaffnet. Ja, wenn wir schon mal Waffen erkannt. Weiß nicht, vielleicht kannst du mit der Waffe versuchen, das Schloss aufzubrechen, also gegenhauen vielleicht einfach mal so. Ja, jetzt spielst du wieder. Das hast du dir ausgedacht. Ich wollte noch erwähnt haben, dass es vielleicht Ray schafft, über den Zaun zu springen mit seiner Stärke. Weil die ihn halt auch. Ja, ich springe über den Zaun. Oh, ich springe über den Zaun. Das wollte ich gerade auch machen, durfte ich nicht. Ja, aber du hast auch keine überall natürliche Stärke. Also es ist schon ein bisschen mehr als Menschenmögliches. Würfel mal. Wie viel hast du bei Stärke? Zwei. Ach ja, genau, du kannst das Talent Sportlichkeit natürlich noch dazu nehmen. Drei Würfel. Zwei okay. Erfolge und. Drei, ja, das kannst du schaffen. Also würfel mal. Ja, auf was? Ja, auf Stärke und Sportlichkeit. Schwierigkeit. Ob ich jetzt zahle? Ob ich Schwierigkeit? Ach ja, genau. Acht. Da, oh, nichts. Das sind nur die zwei Erfolge von Stärke. Ja, okay. Du springst an den Zaun hoch und kannst dich gerade noch so in den Gamaschen festhalten, bevor du in den Stacheldraht knallst. Oh, das war knapp. Das hätte ich auch gerade noch hingekriegt. Vielleicht kann ich an ihn dran springen und dann drüber. Ja? Willst du das versuchen? Ich will das gerne versuchen. Okay, dann. Du erinnerst dich daran, wie wir damals diese Kutsche gekriegt haben. Ja, das hat auch funktioniert. Würfel mal Geschick und Sportlichkeit. Schwierigkeit 9. Okay, 5 Würfel. Was? Okay, dann ist das auch nicht gerade drin von mir. 2, genau. Ja, das ging auch daneben. Nichts. Hast du irgendwelche Erfolge? Nee. Okay, du springst hoch, packst gerade so an Ray, findest dann aber keinen Halt und gleitest wieder runter und schaffst es, ihn fast wieder vom Zaun runterzuziehen. Ey, Idiotin! Ey, war wenigstens Versuch wert. Immer noch produktiver als Matt, der einfach nur steht mit den Händen in der Hosentasche und seine Waffe anguckt. Ich gehe auf die andere Seite oder komme auf die andere Seite runter und versuche das Tor von innen zu öffnen. Ja, würfel mal. Geschicklichkeit und Sportlichkeit, Schwierigkeit 8, um unbeschadet durch den Zaun zu durch den Stacheldraht zu kommen. Geschicklichkeit, Geschick und Sportlichkeit. Mhm. 2 Erfolge. 2 Erfolge, ja, dann schaffst du das. Du bahnst ja irgendwie deinen Weg durch, deine Kleidung ist ein bisschen zerrissen, aber du selber hast keinen Schaden genommen und du bist auf der anderen Seite des Zauns. Gut. Und jetzt kannst du versuchen, das Tor zu öffnen. Versuche ich. Das Tor lässt sich von der anderen Seite relativ problemlos öffnen. Hey, ich war gerade abgeschlossen. Hey, komm rein. Ja, also ihr steht jetzt einen Hof. Hab da mehrere Fahrzeuge, die da rumstehen und halt den Eingang zu dem Lagerhaus selber. Kann man auch irgendwas anderes sehen? Vielleicht in den Autos? Kann man die Autos öffnen? Wir können natürlich zu den Autos hingehen. Wollt ihr da hingehen? Wollen wir da hingehen? Ja. Ja, ich nicht. Ja. Wenigstens mal hingucken. Reingucken, ob da irgendwas ist. Ich gehe zur Tür. Oder was das auch. Wo ist die Tür? Ist sie neben den Autos? Es steht da halt jetzt so in dem Vorhof und geradeaus ist der große Eingang zu der Lagerhalle und so ein bisschen seitlich stehen die ganzen Autos geparkt. Ich bin vor Eingang. Okay, du gehst zum Eingang, du siehst einen ganz normalen Lagerhauseingang, du hörst auch keine Geräusche oder so. Ja, wir gucken uns auf jeden Fall das Auto an. Und die Autos. Wir laufen zum Eingang an den Autos ein bisschen vorbei. Okay, ihr steht vor einem modifizierten Mitsubishi Lancer, der halt so ganz im Straßenracer-Stil getuned ist mit modifizierter Karosserie, Vinyl, weiße Farbe mit so einem blauen Drachen drauf. Erinnere mich an meine Kindheit. Ich hatte damals Matchbox-Autos, die genauso ausgesehen haben. Ja, da hat jemand The Fast and the Furious geguckt. Ich glaube, der müsste sogar um diese Zeit schon raus gewesen sein. 2-1, da konnte er hinkommen. So ein Auto ist das auf jeden Fall. Ja, gut. Und ihr beseht euch jetzt das Auto genau. Ein hübsches Auto. Aber so was Besonderes entdeckt ihr daran eigentlich auch nicht. Also nichts, was da jetzt irgendwie innen drin ist oder so. Ich habe Angst, irgendwie da die Tür ranzugehen. Ich habe Angst, der Alarm geht los. Ich gehe Richtung Matt. Ja, ich komme mal mit. Ich lass doch mal heute bitte mit. Ich klopf. Keiner öffnet euch. Ist es denn offen? Tür oder Eingang? Drück mal die Klinke runter. Klick, nichts tut sich. Ich rüttel. Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich. Hol mal die Besucher. Sehen wir noch einen anderen Eingang? Ich hab eine Haarklammer dabei, ich könnte versuchen, die Tür aufzumachen. Ja, versuch das doch mal. Ja, dann das ist Geschicklichkeit und dann müsste es noch ein Talent Schlüssel. Sicherheit. Geschicklichkeit und Sicherheit ist das. Sicherheit ist bei in der Mitte. Da habe ich gar nichts. Da habe ich nur 3 Würfe. Ja. Schwierigkeit? Sicherheit. 7, wenn man nennt. Ja, geht schief, habe ich nichts. Okay, dann bricht die Haarnadel wieder ab. Und das war meine Lieblingshaarnadel! Sahen wir am Anfang noch einen Seiteneingang? Einen Seiteneingang? Nee. Ihr könnt das Gebäude mal umrunden, wenn ihr wollt. Mhm, mach mal. Mhm. Oh, irgendwie, ja. Nach Fenster suchen. Okay, als ihr auf der Rückseite des Gebäudes seid, seht ihr hinter dem Zaun einen Gullideckel. Wow, einen Gullideckel. In einer Gasse. Wow. Es gibt ja ganz irgendwas Besonderes an dem Gullideckel. Man könnte ihn aufmachen und reingehen. Ja. Du weißt auch von deinem Nosferatu-Bekannten Wesley, dass die Nosferatu ein sehr komplexes Netz im Untergrund haben. Und ja, wenn ihr ein bisschen Glück habt, könnt ihr vielleicht so irgendwie nochmal einen Geheimeingang in das Lager auswenden. Ja, was er sagt. Und dann machen wir das mal. Ja, wir öffnen den Gullideckel. Ja, es sollte ihm gelingen mit seiner Stärke. Auch damit zum kleinen Finger. Ja. Hey Felicia, geh mal gucken, unter was geht. Ja, also ganz gerne gehe ich da nicht rein, aber ich guck mal eben. Ich hüpfe da so rein. Okay. Also, wie so ein Turtle. Felicia und Ray gehen da rein halt. Und ihr seid in einem ziemlich dunklen Gang. Ihr müsst auch tatsächlich, falls ihr da rumlaufen wollt, in das Brackwasser rein. Ja. Und jetzt... Ich ziehe meine Knarre und mache die Taschenlampe vorne an. Okay. Ja, jetzt einige fette Ratten werden dadurch aufgescheucht und du kannst das Ende des Gangs tatsächlich nicht sehen, so weit geht er. Aber ich kann doch im Dunkeln sehen, habe doch in meinem Präludium festgestellt. Ja, genau. Möchtest du das mal machen? Ich möchte das mal machen. Okay, du siehst einen extrem langen Gang und irgendwann eine Wand und dann zwei Möglichkeiten abzubiegen. Ich bin nicht gut, mich zu entscheiden. Das ist nicht gut. Also geht auf jeden Fall mal... Ihr wollt auf jeden Fall das Netz weiter erkunden. Matt, komm runter. Hier geht's weiter. Okay. Ich steig auch runter. Und Platsch, landest du auch in der ekligen Tunte. Toll. Danke. Gut. Und ihr versucht euch weiter in diesem Netzwerk zurechtzufinden? Ja, genau. Dann würfel mal Intelligenz und Überleben. Ich jetzt? Die ganze Gruppe kann mal auf Intelligenz und Überleben würfeln. Schwierigkeit? Schwierigkeit 7. Drei Erfolge. Okay. Ein Misserfolg. Ein Erfolg. Echt bereit. Ein. Zwei. Zwei Erfolge. Okay, zwei Erfolge. Ein Erfolg. Okay, ich habe null. Ich habe einen Misserfolg und einen Erfolg. Mhm. Okay, also insgesamt 4. Okay, ihr kommt ein Stückchen weiter. Und ihr schafft es euch nicht zu verirren. Ihr könnt jetzt nochmal werfen. Das ist ja nur geradeaus. Es gibt immer so zwei. Ja, Eingänge, aber es gibt die Abbiegung. Und ihr lauft, ihr seid ja schon ein beträchtliches Stück weitergegangen. Ja, wir wollten noch ein bisschen Mauer laufen und dann abbiegen. Also, wir haben den Weg auf jeden Fall bis jetzt ganz gut gefunden, hast du gesagt. Ja, wie sieht denn unsere Umgebung jetzt aus gerade? Jetzt im Moment seid ihr bei so einem größeren Fangbecken, wo in alle Richtungen Gänge sind. Okay, das heißt, wir müssen den richtigen Gang finden. Wir können nochmal dasselbe würfeln. Okay. Das ist jetzt eine erweiterte Probe. Durch zwei Erfolge. Nicht ein Erfolg. Gut. Auf welche, was war noch mehr Erfolg? Sieben. Ich sieben hatte ich gehört. Ja, ich habe wieder einen Erfolg, einen Misserfolg. Aber ich habe zweimal 10, ich bin die Wespe. Ich kann so Markierungen erkennen von dem Nosferatu. Hättest du auch mal für dich erleichtern können, weil du ja deine Augen hast. Okay. Macht jetzt nichts. Auf jeden Fall, ihr findet dann auf jeden Fall einen Gang, der in die Wand geschlagen wurde. Und dann geht da eine Metallsprossentreppe nach oben. Felicia, und geh mal wenn vor. Wenn ihr euch mal so ein bisschen nachdenkt und euch versucht zu orientieren, fällt euch noch auf, dass ihr jetzt ungefähr unter der Lagerhalle sein müsstet. Da müsste eigentlich passen. Felicia, geh mal hoch. Da müssten wir eigentlich im Gebäude irgendwo auftauchen. Wieso eigentlich immer schon wieder ich? Geh du doch mal. Du bist viel größer und viel stärker als ich. Wenn mir was passiert, ich bin doch so ein kleines, zartes Mädchen. Geh du doch mal. Sicher gar nicht rein. Matt, du hast doch gar nichts getan in der Gruppe. Geh du mal. Lass mal die Kleine lieber. Nee, jetzt schmoll ich, jetzt will ich nicht. Heute. Ja, okay, ich geh vor. Okay, Ray geht vor. Öffnet die Luke oben. Vorsichtig. Kommt da durch so eine Falltür und du bist in einem erleuchteten Lager, wo halt verschiedene Autoteile und alles Mögliche gelagert ist. Und du siehst unweit von dir einen Käfig, der von außen nicht einsehbar ist. Ich leuchte mir die Taschenlampe rum. Okay, als du die Taschenlampe den Käfig triffst, siehst du darin eine junge, zusammengekauerte Person. Bewegt sie sich noch? Ja, sie scheint zu schlafen. Ich gehe erstmal auch hoch. Alicia, komm mit. Ich halte mal Felicia, aber ich komme auf jeden Fall mit. Ja, Alicia ist doch wurscht. Felicitas. Ja gut, also ihr seid alle zusammen hoch und ihr steht vor dem Käfig. Wollt ihr näher rangehen? Also ihr könnt natürlich auch immer auf... Kann Ray nicht mal mit der Taschenlampe so ein bisschen Raum leuchten, was noch so alles da ist? Ja, könnt ihr, aber ihr seht eigentlich nichts Bedeutendes außer Autoteile und Werkzeug. Das ist jetzt auch nicht so ein Lager, wo irgendwie Waffen gelagert werden oder so. Haben wir auch genug. Sehen wir noch eine Tür, wo wir rausgehen können? Ja, die seht ihr. Die steht, ist eigentlich direkt neben dem Käfig. Vielleicht sprechen wir mal die Figur da an in dem Käfig. Wir sind jetzt fertig mit Krach machen, danke. Ja. Trittst du näher an den Käfig ran? Wie tritt man näher an den Käfig ran? Felicia tritt näher an den Käfig ran. Okay, Felicia steht jetzt direkt vor dem Käfig, sodass sie tatsächlich auch die Person erkennen kann, die in den Käfig drin ist. Ich hätte böse Vorahnung. Und du siehst deine Freundin Susie Thompson. Oh mein Gott! Plot Twist. Ah! Ich hab mich so was erwartet. Kennst du die? Ja, das war oder ist meine beste Freundin mal gewesen. Oder so. Sprich sie mal an. Das ist schwer zu sagen. Susi, wie geht's dir? Rüttel so am Käfig. So. Sie wacht langsam auf, keucht gequält und stöhnt und beginnt auch sofort an, wirklich zu weinen und zu wimmern am ganzen Körper. Wer ist da? Susi, ich bin's, Felicia. Felicia? Nach der ganzen Zeit? Was machst du hier? Wie bist du hier hingekommen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Einer von diesen Brutalos hat mich festgenommen und dann Und dann haben sie, oh Gott, nein, ich mag gar nicht dran denken, ich darf gar nicht hinsehen. Aber wann? Weißt du nicht mehr, als du dich da versteckt hattest? Damals? Du hast es mich doch angerufen und ich habe versucht, dich zu kriegen. Aber du bist niemals gekommen, was ist passiert? Bist du hier gelandet oder was? Ja, ich bin abgefangen worden. All die Jahre? Ja, die ganze Zeit. Scheiße, ich hätte jetzt schon im College sein können oder so. Stattdessen wurde hier gefangen gehalten. Denk doch jetzt nicht ans College. Wir denken jetzt ans College, weil wir müssen versuchen, dich rauszukriegen. Hat der Gaby irgendwo eine Tür? Ich hätte jetzt am Anrufen können, ich hätte die Hausaufgaben vorbeibringen können. Finden wir irgendwo eine Tür? Das ist gerade nicht lustig. Ich denke, in so einer Situation als College, bitte. Ja, du hast hier ganzes Leben ruiniert. Das ist ja auch nicht lustig. Ich bin ja auch nicht ausgesucht. Würfel auf mal auf Gewissen. Oh, soll ich mal Licht anmachen? Ja, bitte. Schwierigkeit? Schwierigkeit ist 8. What the hell? Okay, ein Treffer, einmal die 10, einmal die 7. Ja, okay. Da tut es dir unendlich leid, dass du das ganze Leben deiner Freundin zerstört hast. Ja, das tut mir ja wahnsinnig leid, dass das passiert ist, aber jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir dich hier rauskriegen, verdammt. Weißt du, wo der Schlüssel zu diesem Käfig ist? Wer hat den Schlüssel? Ja, keine Ahnung. Und das mit dem Rausschaffen könnte auch ein wenig schwierig werden. Warum? Ja, guck mal genau hin. Die deutet auf ihre Achillesferse und du kannst sehen, dass beide Achillesfersen durchgeschnitten wurden. Ja, Gott, Ray ist stark, wir können dich tragen, das ist kein Problem. Dann müsst ihr mich aus diesem Käfig rauskriegen. Junge, sag doch mal was, wir müssen diesen Käfig irgendwie aufkriegen. Meine beste Freundin ist da drin. Ja, da muss man eine Tür dann schlafen. Ja, willst du wieder gegenhauen? Mach mal was Vernünftiges. Eisentor oder was ist für ein Käfig? Ja, Eisentor. Du kannst versuchen, es loszuschlagen. Ich versuch's. Aber die Tür einzutreten. Okay. Ja gut, dann würfel mal auf ja, Stärke und Handgemenge. Stärke und Handgemenge. Welche? Schwierigkeit 7. Das sieht gut aus. Nee, 3 Erfolge, 2 Misserfolge. Nee. Okay, ein Erfolg also. Zusammen mit deinen 2 automatischen Erfolgen. Ja, dann ist die Tür zwar beschädigt, aber du hast es nicht geschafft, sie komplett aufzudrehen. Ich versuche es nochmal. Okay. Darfst du nochmal wissen? Auf 8 hast du gesagt, ne? Auf 7. 2 Erfolge. 2 Erfolge, ja. Dann fliegt die Tür aus den Angeln und landet auf der Armzugsee. Oh Gott. Hat sie nicht an die Seite gekrabbelt? Sei doch mal vorsichtig, verdammt. Denk einfach ans Mädchen, heult auf. Beruhig dich, denk einfach ans College, das wird gut. Rollstuhl-College. Soll Rollenspieler nicht unbedingt immer vor dummen Aktionen waren. Ja, ich weiß, die Tür von da runter. Susi, geht's dir gut? Geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht gut, verdammt. Mir hat jemand die Achillesferse durchgeschnitten. Ach, halb so wild, Hauptsache keine Tür ist auf dich draufgefallen. Du bist eine richtige kleine Bitch, weißt du das? Ja, das ist doch auch nichts Neues. Komm, Ray, nimm sie hoch, wir müssen hier raus. Wir müssen hier rausschaffen. Wir müssen immer noch zu Bischof. Das ist mir ganz egal. Bischof ist mir gerade scheißegal. Ich will dieses Mädchen hier raus haben. Das ist meine beste Freundin, verdammt. Und wo sollen wir die hinbringen? Bei uns ins Donnerhaus. Da ist noch irgendwo, bestimmt noch irgendwo Platz. Man, sollen wir wieder zurück oder was? Ja, ich meine, hier ist er ja ähnlich. Was willst du hier? Wir haben ja noch nicht alles erkundet. Das Erkunden ist jetzt auch egal, wir müssen meine beste Freundin hier rausholen. Ja, nimm du die Kleine und ich gehe mal in den anderen Zimmer. Oder durch die Tür oder was da ist. Ja, ich habe die Kleine auf die Schulter geschmissen. Und ich gehe zur Tür. Okay, er geht zur Tür. Und ich gehe natürlich mit Ray und okay, und ihr wollt wieder zurück durch die Kanalisation. Genau. Und ihr ist Matt alleine da. Ja, der ist groß und stark, der kann sich alleine okay. Auf die Tür. Also wenn ihr jetzt nochmal, geht nochmal durch die Kanalisation? Ja. wieder zurück zum Anfang. Den nicht wissen, weil wir da wirklich immer konnten uns ja merken. Ja, ich konnte euch den merken. Ja, aber ich sag mal, ihr konntet euch den merken, um es einfacher zu machen. Gut, dann ist Matt jetzt alleine in der Halle und du möchtest die Tür. Gruselig. Du möchtest die Tür öffnen. Ja. Okay, ihr habt auch die ganze Zeit nicht mitbekommen, was währenddessen draußen natürlich vorgegangen ist. Und du öffnest die Tür und du siehst jetzt ungefähr einen äußerst ungemütlichen Biker, aussehend wie eine Mischung aus Easy Rider und Sons of Anarchy. Dazu einen ziemlich fetten Schwarzen in Gangbanger-Klamotten und eine nicht sonderlich schöne junge Frau im Tanktop mit einem geschwungenen R tätowiert auf der Schulter. Bishop sieht verengt sofort seine Augen und scheint als einziger relativ gefasst in dieser Situation. Schönen guten Tag. Verdammt, wie konntest du hier eindringen? Was soll das? Ja, wir haben einen Weg durch die Kanalisation gefunden. Verdammte Scheiße, dieser Jasper. Ich wusste doch sofort, das war keine gute Idee. Es kann jeder scheiß Masturbato-Bastard hier rein und raus. Also was genau hast du dir dabei gedacht? Weißt du nicht, dass es eigentlich den Tod bedeutet, in die Zukunft eines anderen Vampirs einzudringen? Noch dazu einen, der eher eine lose Verbindung zu der Kamarilla hat. Ja, wir wurden von Antonio geschickt. Antonio, was will dieser Ventru-Scheißer von mir? Vertrag hier, Kooperation. Ja, soll ich sagen, der will kooperieren mit dir? Ja. Lüg ihn an. Stimmt. Du kannst natürlich auch versuchen, Beherrschung nochmal auf ihn zu legen. Ja, okay, dann klappt die Aktion. Und Bischof schläft. Von Schlafzauber. Um meine Sportlichkeit zu ziehen. Also Breakdance. Ich belustige die. Witz fehlt hier. Okay, Witz dann würfel mal Manipulation plus Führungsqualitäten. Manipulation jetzt. Und Führungsqualitäten 5. Das ist gut. Schwierigkeit ist aber 9. Und du musst natürlich irgendeinen Befehl ausdenken, den du dem Bischof geben möchtest. Ich bin hier nur zu Besuch. 1. Und ich hatte gesagt 9. Du hast hier eine 9 und eine 1. Ein Erfolg, ja, die 1 negiert ja den Erfolg. Und dann hast du keine Erfolge. Hast du gerade versucht, mich zu beherrschen? Verschissener Ventru? Nein, hatte ich nicht vor. Okay. Ich wollte eigentlich einen Witz erzählen. Kommt ein Papier beim Arzt. Bischof schnellt schnell vor und packt dich am Hals und hält dich hoch. Was er auch ohne große Schwierigkeiten macht, es sei denn, du versuchst dich irgendwie zu wehren. Was vielleicht nicht die weiseste Aktion ist. Die müssen doch jetzt eigentlich auf der Rückseite des Gebäudes sein, ne? Ja. Aber alles spielt sich ja im Gebäude ab. Also so. Ihr seht an und hört eigentlich gerade nichts. Okay. Ja, aber ihr könntet euch denken, wo ich denn bleibe. Im Grunde genommen müssen wir doch jetzt, um zum Auto zu kommen, ja nach vorne. Wir müssen ja um das Gebäude rum und dann wieder nach vorne, weil wir wussten ja nicht, dass die Tür vorne aufgeht. Nee, das war, glaube ich, ein kleines separates. Oder waren wir komplett in der ganzen Lagerhalle? Ja, ja. Oder waren wir nur in einem kleinen Teil in der Lagerhalle? Wir waren nur in einem kleinen Teil der Lagerhalle. Den Lager. Ja, Lagerhalle. Ja, genau. Wo die ganzen Autoteile hingehen. Die vordere Tür haben wir ja versucht aufzumachen. Das ging nicht. Und die ist jetzt aufgegangen. Ihr seid über den Zaun, ihr habt die Tür geöffnet und ihr wollt dann durch den Haupteingang ein und das hat nicht funktioniert, also seid ihr dann nachher... Ja, das habe ich schon verstanden, aber wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt irgendwie vor der Halle, oder? Ihr seid jetzt in der Gasse hinter der Halle, wo der Gullideckel ist. Okay. Gut, dass ich einen Plan gemacht habe. Ja, wir bewegen uns zum Auto und wissen seine Freundin... Wie hieß sie nochmal? Chantal? Nee, Susi, das ist Susi. Susi ins Auto. Okay. Und dann bemerken wir dann auch, dass da Motorräder stehen und da bei einem ist das Licht noch an und dass da irgendwas faul sein muss. Ihr merkt, dass da einige Fahrzeuge angekommen sind, die ja vorher nicht waren. Genau. Bewegen uns zum Haupteingang. Da muss irgendwas los sein, wir müssen da auf jeden Fall sofort hin. Ja, lass uns mal durch den Haupteingang rein. Genau, der müsste jetzt ja auch vielleicht auf sein. Ja, ihr geht zum Haupteingang und ihr rüttelt wahrscheinlich an der Tür. Richtig. Aber sie ist verschlossen. Verdammt. Schlag da mal gegen. Immer wenn du irgendwo gegen haust, geht das auf. Das muss probieren. Ja. Was war das? Stärke und? Nee. Ja, du triffst ja automatisch, also gleich Stärke und Handgemenge. Du hast die Zauberfaust. Auf. 7. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge plus. Zusätzliche. Okay. Ja, du schlägst eine riesen Delle in das Tor und die ganze Gruppe innen drin macht das natürlich, fährt herum und Bishop lässt sogar Matt wieder fallen. Okay, und Bishop sagt jetzt, was du hören kannst, da sind noch mehr von den Schweinen. Rachel, Phil, seht euch das mal an. Ja, und die Dame und der dicke Schwarze gehen dann auch zum Tor und öffnen das. Wie heißt der dicke Schwarze? Heißt der Rachel oder Phil? Das kann man heutzutage nie wissen. Phil. Überleg mal. Ja, und sie ziehen auch jetzt einmal einen Fleischerbeil und ein Messer. Ja, und dann öffnen sie die Tür. Ja, sie öffnen die Tür. Schönen guten Tag. Wir wollen zu Bischof. Eine Pizza. Nein, wir wollen zu Bischof. Nein, wir liefern eine Pizza. Zu Bischof. Dieser Bastard, der gehört zu euch. Ihr kommt mal besser schnell rein und klärt diese Sache auf, oder sonst gibt es hier gleich einen Rabatt. Will ich eigentlich nicht so gerne. Nee. Ja, dann trinken wir halt ein und kommen mit nach Bischof hin. Ach, verdammt. Okay. Ach, Matt. Hallo. Der Haupteingang war fast auf. Man hat's gehört. Verdammt. Also, ihr Schweine, was wollt ihr hier jetzt eigentlich genau? Ich verstecke mich hinter Ray. Ich bin gar nicht da. Ach, Felicia, du verdammt. Also auch wieder. Ach, verdammt. Hast du die Schlampe, die mich letztens angerufen hat? Mein Telefon ist kaputt. Ja, die hat dich angerufen. Warum bist du nicht drangegangen? Mein Telefon ist kaputt. Dieser kleine Scheißhure will ich nur was zu tun haben, wenn ich etwas von ihm möchte. Andrew schickt uns. Antonio meine ich. Ja, das habe ich schon versucht, aus ihm hier rauszubekommen, was dieser Ventru-Scheißer von mir will. Er möchte mit dir in Verhandlungen treten. Ja, und das ist wirklich die beste Art, mit mir in Verhandlungen zu treten, in meine Lagerhalle einzudringen. Und Gott weiß, was ihr noch getan hättet, wäre ich hier nicht sofort wieder aufgetaucht. Du gehst ja nicht ans Telefon. Du meldest sich jetzt die Zeit nicht. Wie sollen wir dich denn sonst erreichen? Und Facebook ist noch nicht erfunden worden. Ich muss auch gar nicht von euch Scheißern erreicht werden. Ja, dann meckere ich rum, dass wir so mal Rabots gemacht haben. Was ist das für eine Konversation? Unsere Verhandlungskünste sind wirklich unglaublich. Wir hätten sie anders probiert, aber du gehst ja nicht ans Telefon. In der ganzen Existenz habe ich noch nie solche dummen Arschlöcher wie euch getroffen. Wenigstens gehe ich ans Telefon, wenn ich angerufen werde. Okay. Einen Würfel brauche ich mehr. Haha. Okay. Ihr merkt, wie sich der Ausdruck im Gesicht von Bishop verändert, finsterer wird, wie seine Fangzähne sich ausfahren und seine Augen rot werden. Er anfängt unkontrolliert zu brüllen und sich Klauen aus seinen Händen wachsen. Und dann geht er damit auf Matt los. Ja, das war jetzt eine weite Runde Vampire the Masquerade. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie Matt, Ray und Felicia sich schlagen gegen einen extrem wütenden und viel älteren Vampir als sie. Oder ob sie dann als nächstes bei Lebendigen nach zerfleischt werden. Bossfight! Hör auf zu lachen, du hast jetzt gleich nichts mehr zu lachen. Das sehen wir dann in der nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss.